Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle und vom FSK in Hamburg zur Augustausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar hören diese Ausgabe in der Wiederholung im September. Sie lade ich ein zu einem historischen Rückblick auf den August. Diese Ausgabe beschäftigt sich nämlich mit einem traurigen Jubiläum. In diesem August jährt sich der Beginn der Moskauer Schauprozesse zum 80. Mal. Die Sendereihe Wutpilger Streifzüge fühlt sich einem Programm der umfassenden Gesellschaftskritik verpflichtet. Es geht um wütende Streifzüge auf selten betretenen Pilgerwegen, auf der Suche nach Vorläufern, Bedingungen und Möglichkeiten einer anderen Gesellschaft. Dieses Programm kann auch genannt werden Kommunismus, denn ich denke, dass die gesellschaftliche Aneignung der Produktionsmittel, dass die kollektive Beratung und Entscheidung darüber, was wann und wie produziert werden soll, Grundlage ist für eine wirklich menschliche Emanzipation. Das historische Projekt des Kommunismus ist allerdings irreversibel geschädigt durch einen kommunistischen Revolutionsanlauf, der 1917 in Russland begann und der den Kommunismus in den 30er Jahren zum Stalinismus entstellte, dem schließlich Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind. Jeder, der heute an Revolution oder Kommunismus denkt, ist auch verpflichtet, den Ursachen dieses Geschichtsverlaufs nachzuforschen, um garantieren zu können, dass so etwas wie der Stalinismus nie wieder geschieht. Dazu möchte ich in dieser Sendung einen kleinen Beitrag leisten und anlässlich der 80. Jährung der Moskauer Prozesse soll dem nachgegangen werden, was damals im Jahr 1936 geschehen ist und welche Folgen es gehabt hat. Hierzu hört ihr unter anderem die Schilderungen von Viktor Serge, einem Dissidenten der Sowjetunion, der seinerzeit einige Beiträge zur Aufklärung dieser Schauprozesse beigetragen hat. Musikalisch werden in dieser Sendung einige Stücke von Dmitri Schostakowitsch zu hören sein. Welchen Hintergrund diese Musikauswahl hat, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Thank you. Am 1. Dezember 1934 ermordete unter ungeklärten Bedingungen der junge Kommunist Leonid Nikolajew den Leningrader Parteisekretär Sergei Kirow. Kirow war ein enger Vertrauter und langer Weggefährte Stalins. Mit einer Verzögerung von 2 Jahren wurde dieses Attentat dann zum Vorwand des ersten Moskauer Schauprozesses, in dem einige führende Bolschewiki angeklagt wurden. Den 3 Moskauer Prozessen folgte dann in mehreren Wellen die stalinischen Säuberungen und der stalinistische Terror. Der marxistische Historiker Christoph Jünke hat sich mit der Geschichte der Sowjetunion auseinandergesetzt. Er schildert einige Hintergründe zu den Moskauer Prozessen, den Säuberungen und dem stalinistischen Terror. Klassischerweise sagt man, dass der Höhepunkt eigentlich die sogenannten Moskauer Schauprozesse sind von 1936 bis 1938. Das waren 3 große bekannte Schauprozesse, dann auch noch ein paar geheime. Aber das ist eigentlich nur die Spitze eines Eisberges, der eigentlich schon Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre begonnen hat. Das heißt, wir haben im Laufe der 30er Jahre eine zuspitzende Radikalisierung der Auseinandersetzung in der Sowjetunion, wo zunehmend eben Formen der Repression von Gewalt und Terror und eben auch Formen dieser Säuberung und Schauprozesse dann um sich gegriffen haben. Das wissen wir heute, das hat sich damals nur teilweise als bekannt gewesen, aber der Höhepunkt, wie gesagt, begann dann eigentlich 1936 und das war für die meisten Zeitgenossen ein großer Schock. Und in diesen Schauprozessen sind zuerst eigentlich nur führende alte Bolschewiki angeklagt worden, des Terrors, der Sabotage und alle solcher sehr weitgehender Sachen, der Kooperation mit dem deutschen Faschismus. Und die sind dann alle zum Tode verurteilt worden und auch erschossen worden, hingerichtet worden. Aber wie gesagt, das war nur der Hintergrund einer großen Welle von Säuberungen, die sich nicht nur auf die kommunistische Partei ausgedehnt hat, auf die gesamte kommunistische Partei, sondern eigentlich auf den ganzen Staatsapparat, auf die Wirtschaftselite und, das weiß man auch heute sehr viel genauer als früher, auf die gesamte Bevölkerung. Das heißt, die gesamte Bevölkerung war in millionenfachem Ausmaß von diesen Säuberungen, von diesen Terrormaßnahmen eigentlich betroffen. Und das hörte dann Ende 38 vorübergehend auf, dann wurde das genauso bürokratisch eigentlich beendet, wie es begonnen hat. Aber immer wieder hat das neue Regime, das Stalin-Regime, das Regime der Kommunistischen Partei, eigentlich auch später auf partielle Formen des Terrors und auch solche Formen wieder zurückgegriffen, aber eben nicht mehr in dieser Dauerhaftigkeit bis zum Tode von Stalin, dann hörte das auf. Aber das ist so ein bisschen der grobe Kontext des Ganzen. Wie gesagt, der Höhepunkt war dann aber in den Jahren von 36 bis 1938, wo, wenn man da noch ein paar Zahlen sagen kann, man sagen kann, dass in den 1,5 Jahren von Mitte 37 bis Ende 38 etwa 1,5 Millionen Menschen verhaftet wurden in der Sowjetunion, die Hälfte davon hingerichtet und die andere Hälfte in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt wurde. Aber wie gesagt, das sind nur die 1,5 Jahre von Mitte 37 bis 38, die Jahre davor hat sich das länger hingezogen, insofern kommt man auf mehrere Millionen. Die Zahlen sind nicht ganz bekannt, aber da ist die Forschung auch noch nicht am Ende heute. Den Anfang kann man sehr genau datieren auf das Jahr 1928, die sogenannte zweite Revolution Stalins, wie sie in der Literatur genannt wird, als Stalin mittlerweile der Generalsekretär der Kommunistischen Partei zum mächtigsten Mann wurde und die Innenpolitik in der Sowjetunion eine Wende gemacht hat hin zu dem, was dann die Kollektivierung war, die massenhafte Vergesellschaftung sozusagen der Bauernschaft, der Mehrheit der Sowjetunion, aber auch eben der forcierten Industrialisierung. Und diese Gesellschaftsumwälzung, die diese beiden Phänomene bezeichnet, also Kollektivierung und Industrialisierung ab Ende 28, hat eben zu einer unglaublichen gesellschaftlichen Mobilisierung geführt und, wie das bei solchen gesellschaftlichen Mobilisierungen dann in der Regel der Fall ist, auch zu unglaublichen Auseinandersetzungen, vor allen Dingen eben mit der Bauernschaft, die davon als erstes betroffen wurde. Und dann haben die meisten Bauern sich dagegen gewehrt, gegen diese Maßnahmen, gegen diese Form von Enteignung. Und dadurch hat sich einfach auf dem Lande eine Situation des Klassenkampfes oder der massiven Auseinandersetzung herausgebildet, auf die dann die Kommunistische Partei zunehmend mit Gewalt reagiert hat, weil sie das nicht mehr in den Griff bekommen haben. Also hier ist eigentlich die Ursache dieser Gewaltförmigkeit in dem Versuch der stalinschen Führung der Kommunistischen Partei, die vorher schon ihre Opposition, ihre Oppositionellen hat ausgrenzen lassen, eben diese Gesellschaftsumwälzung, die man für wichtig und für nötig erachtete, mit Gewalt durchzusetzen. Und das hat dann schon Anfang der 30er Jahre schon zu Tausenden von Bauernaufständen geführt und entsprechenden Gewaltmaßnahmen. Das ist dann immer wieder abgebrochen worden. Dann hat man wieder, es gab immer wieder Phasen, wo man versucht hat, wieder auf Kompromiss zu schalten. Aber jedes Mal hat eigentlich diese Auseinandersetzung immer wieder neu begonnen, hat sich fortgesetzt und hat sich im Laufe der 30er Jahre kumulativ sozusagen radikalisiert. Und dann eben vor allen Dingen im Jahr 34, das ist so das andere große Datum, als einer der wichtigsten Mitkämpfer von Stalin, der Kirov, umgebracht wurde, also als sozusagen Leute von ganz oben von Attentätern umgebracht wurden, das ist bis heute noch nicht geklärt. Da hat dann Stalin gesagt, so jetzt sind auch die Gegner in unserer Partei so mächtig, dass man eben auch unsere Partei selbst säubern muss. Das war bis dahin noch nicht üblich, das war bis dahin noch kein Thema. Aber dann hat dieser Prozess der Gewalt und des Terrors eben auch auf die Partei selbst übergriffen. Und so hat sich das weiter radikalisiert bis hin eben dann zu den Schauprozessen 36. Auf der einen Seite muss man sagen, waren die Opfer vollkommen willkürlich und wahllos, und auf der anderen Seite hat das Ganze doch natürlich eine gewisse Logik. Also man weiß heute, dass die überwiegende Mehrzahl, also fast alle, im Sinne der Anklagen in der Regel unschuldig gewesen sind. Also insofern war es wahllos und willkürlich. Aber dieses System des Terrors baute eben darauf auf, dass alle die verdächtig waren, die sich nicht konform gegenüber den herrschenden Verhältnissen verhalten haben. Und da man das in der Regel ja nicht weiß, also wenn Leute sich wehren, weiß man das, dann kann man die entsprechend zu Opfern machen. Aber es betraf eben auch viele, die früher schon irgendwann aufgefallen waren, die also zum Beispiel in den Revolutionsjahren 18, 19 sozusagen auf der falschen Seite gestanden haben, die Bürgerliche waren, wie es hieß, die Sozialrevolutionäre waren, alle die Leute, die Anfang der 30er Jahre meinetwegen gar nichts mehr gemacht haben, aber sie waren bekannt, weil sie in den Akten vermerkt waren. Und man hat einfach in dieser Zeit auf der Suche nach Schädlingen und nach Gegnern einfach konsequent alle bisherigen Akten genommen und geguckt, wer war bisher auffällig, und daraus geschlossen, dass solche Leute eben potenzielle Gegner waren. Und diese potenziellen Gegner, auch wenn sie faktisch gar keine mehr waren, hat man eben zu Opfern stilisiert, um dann daraus wiederum die Logik zu machen, wenn es die schon als Gegner gibt, dann muss man eben weitere suchen. Also man hat eigentlich auf bis dahin auffällig gewesene Leute eben zurückgegriffen, und das hatte eine gewisse bürokratische Logik, weil alle diese Leute systematisch seit der Revolution erfasst waren. Und auf diese Listen hat man dann zurückgegriffen. Wenn man vielleicht einfach den ersten Prozess nimmt, den die meisten Leute überrascht hat, das war der sogenannte Prozess der 16 im August 1936. Da wurden angeklagt Grigori Sinowjew, Lew Kamenjew, das waren zwei der wichtigsten führenden Bolschewiki neben Lenin und Trotzki. Außerdem andere Leute wie Smirnov, Jewtokimow, also die kennt man heute natürlich bei uns nicht, aber wie gesagt, das war die revolutionäre Elite des Jahres 1917-18. Diese Leute wurden angeklagt der Verübung einer Reihe von Terrorakten gegen die Führung der KPdSU, also der Kommunistischen Partei und der Sowjetregierung. Das bezog sich, wie gesagt, schon auf diesen schon genannten Kirov-Mord, und das Phänomen war eben, dass diese Leute dann in diesen Prozessen auch sehr breit gestanden haben. Und das hat schon damals für eine große Verwirrung gesorgt, weil eben man gesagt hat, ja, sie gestehen es doch selber, solche großen Revolutionäre, die würden das ja nicht gestehen, wenn da nicht was dran ist. Natürlich war schon damals eigentlich vielen bekannt, dass das nicht ganz richtig ist, dass diese Geständnisse durch Folter erpresst wurden, durch auch andere Formen von Erpressung, durch politisch-moralische Erpressung. Also hier ist einfach ein großer Schauprozess gewesen, wo die Leute gestanden haben, all diese komischen, für sie eigentlich oder für linke Revolutionäre komische Taten, und auf der Grundlage wurden sie dann verurteilt und auch danach hingerichtet. Und das wiederholte sich dann, also das eine war im August 1936, der zweite Prozess kam dann im Januar 1937. Auch da wieder andere führende, ehemalig führende Bolschewiki, die dann eben angeklagt wurden, den Kapitalismus in der UdSSR wiederherstellen zu wollen oder Arbeiter zu vergiften, wie es so hieß, oder Zugentgleisungen zu organisieren. Also es waren sehr abstruse Vorwürfe, die da im Raum standen und die ihnen vorgeworfen wurde. Und diese Leute haben aber trotzdem einfach freiwillig gestanden. Das hat bei vielen Kommunisten und vielen anderen Gutgläubigen dafür gesorgt, dass gesagt wurde, na, da ist wohl doch irgendwas dran. Aber wir wissen natürlich, also wir wussten, eigentlich konnte man schon damals wissen, aber heute wissen wir es erst recht. Es war da in der Regel gar nichts dran. Sie waren sämtlich erfoltert und erpresst, diese Geständnisse. Und ein entscheidender Punkt ist bei diesen Prozessen der sogenannte Geheimprozess gegen die Rote Armee. Das war zwischen dem zweiten und dem dritten Schauprozess. Dieser Prozess ist deswegen ganz wichtig. Der war eben nicht öffentlich wie die anderen Schauprozesse. Aber hier wurde die gesamte Führung der Roten Armee angeklagt und auch später hingerichtet. Aber das war deswegen wichtig, weil es für die interne Diskussion sehr wichtig war, weil den Leuten dann, allen Leuten, die bis dahin auch noch oppositionelle Neigung hatten, eben gemerkt haben, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt's keinerlei Möglichkeit mehr der Dissidenz. Und man weiß auch heute, dass das gar nicht so weit her ist. Also bis dahin, also bis zu diesem späten Zeitpunkt gab es massive Versuche, eben auch aus dem inneren Kreis der Kommunistischen Partei Stalin an diesem Werk, an diesem Mordwerk sozusagen zu hindern oder das teilweise zu ändern. Und aber da, erst da, dafür waren diese Schauprozesse eben wichtig, die letzte Form von Widerstand zu brechen, damit dann wirklich die ganze komplette Politik dieser Gesellschaftsumwälzung auch wirklich unhinterfragt dann weitergehen kann. Wie gesagt, das war nur der Kopf und das zog sich dann in die Gesellschaft Stück weit massivst eigentlich ganz flächendeckend um. Und es waren Millionen von Menschen betroffen und eigentlich egal aus welchen Schichten. Es gibt also auch da keine Präferenzen, sozial, politisch. Es war ein Prozess, der zu einer Gesellschaft führte, wo sozusagen überall lokal man unter der Gefahr stand, mit solchen Formen von Prozessen überrollt zu werden, wo die Leute einfach permanent Angst hatten und wo dann einfach dieser gesellschaftliche Unmut, der da war, über die herrschende Politik sich nicht mehr Bahn brechen konnte. Und das bezog wirklich intellektuelle Arbeiter, Bauern, also da gab es keinerlei Unterschied. Es bezog sich auf die gesamte Gesellschaft. Das ist auch da wieder ein beidseitiger Prozess. Also es gab von oben sogenannte Opferquoten. Das heißt, das politische Büro, die Führungsspitze um Stalin hat gesagt, wir wollen in den und den Zeiträumen, in den und den Gebieten so und so viele Täter präsentiert bekommen. Und das war also in diesem Sinne vollkommen willkürlich. Man weiß heute auch noch nicht, nach welchen Kriterien das eigentlich festgelegt wurde. Also insofern war das vollkommen willkürlich. Aber dann hat man eben lokal vor Ort, sind dann die einzelnen politischen Führer und Richter und Vertreter der Partei losgezogen und haben dann eben gezielt Leute gesucht, um diese Quoten zu erfüllen. Und da kommt dann sozusagen das Lokale und das Selbsttätige dieser Leute hinzu. Also es war ein Prozess gleichermaßen von oben wie von unten, der dazu geführt hat, dass die Leute eben hemmungslos nach Verdächtigen gesucht haben und teilweise eben auch Leute präsentiert haben, die dann von oben sozusagen wieder freigesprochen wurden. Aber es ist ein beidseitiger Prozess in diesem Sinne, ja. Also in dieser Form ist das, glaube ich, historisch einmalig gewesen, was die Sowjetunion anbelangt. Wir finden in vielen anderen Staaten des Ostblocks nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbare Prozesse, gerade Ende der 40er Jahre, auch bis hin auch in die DDR. Also auch da finden wir Schauprozesse, die allerdings immer auf einem deutlich vergleichsweise niedrigeren qualitativen und quantitativen Niveau stattgefunden haben. Das heißt, dort wurden führende Oppositionelle oder vermeintliche Oppositionelle angeklagt. Aber das bezog sich nur partiell auf die gesamte Gesellschaft. Also dieser umfassende Charakter, dieser umfassende gesellschaftliche Charakter, den hat das nur in der Sowjetunion angenommen. Aber wir finden in allen vergleichbaren Staaten später trotzdem die Anlage zu solchen Prozessen mit den damit verbundenen politischen Säuberungen und Verdächtigungen. Soweit Christoph Jünke, der sich als marxistischer Historiker kritisch mit der Sowjetunion auseinandergesetzt hat und der ein materialreiches Buch zu diesem Thema geschrieben hat, Der lange Schatten des Stalinismus, Sozialismus und Demokratie gestern und heute. Das ist der Titel dieses Buches. Außerdem ist er Co-Autor eines Sammelbandes, der sich da nennt Nie wieder Kommunismus, zur linken Kritik an Stalinismus und Realsozialismus, herausgegeben von der Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Einer, der die Moskauer Prozesse zu seiner Zeit aktiv mitverfolgt hat und der einiges zur Aufklärung dieser Schauprozesse beigetragen hat, hieß Viktor Serge. Viktor Serge lebte von 1890 bis 1947. Er ist als Sohn russischer Sozialrevolutionäre in den Niederlanden geboren worden, ist dann in Frankreich aufgewachsen, wo er sich den Zirkeln der anarchistischen Bewegungen angeschlossen hat. Als er 1917 vom Erfolg der russischen Revolution erfuhr, versuchte er, in die Sowjetunion zu gelangen, und er ist dort nach einer Haftzeit mit einiger Verzögerung im Jahr 1919 angelangt. Obwohl er ihnen schon damals zum Teil kritisch gegenüberstand, schloss er sich den Bolschewiki an und nahm als enger Mitarbeiter Sinowjews wichtige Funktionen innerhalb der Sowjetunion ein. In den späten 20er Jahren schloss sich Viktor Serge dann der linken Opposition um Trotzki herum an. 1927 wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und lebte dann ab 1933 mehrere Jahre mit seiner Familie in der Verbannung im Ural. 1936 gelang es ihm dank einer Solidaritätskampagne nach Frankreich zurückzukehren. Dort beobachtete er die Moskauer Prozesse. Diese Beobachtungen schildert er in seiner Autobiografie Erinnerungen eines Revolutionärs, aus der ihr nun einen Auszug hören sollt. Ich bin der Überzeugung, dass das Politbüro Ende 1934 in der Zeit, als Kirow getötet wurde, eine Politik der Normalisierung und Befriedung begann. Das Regime der Kolchosen war so verändert worden, dass es den Bauern die Möglichkeit gab, sich in den Kolchosen selbst eine persönliche Habe zu schaffen. Die Regierung legte Wert darauf, der Sowjetunion im Schoße des Völkerbundes ein demokratisches Gesicht zu geben und suchte im Ausland die Unterstützung des Bürgertums und des aufgeklärten Kleinbürgertums. Nikolajews Revolverschuss eröffnete eine Ära der Panik und der Grausamkeit. 114 Hinrichtungen waren die augenblickliche Antwort, dann die Hinrichtung Nikolajews und seiner Freunde, 14 junger Leute insgesamt, dann die Verhaftung und Einkerkerung der ganzen ehemaligen Richtung Sinowjew-Kamenew, das waren an die 3000 Personen nach meinen Informationen, dann die Massendeportation mehrerer Zehntausender von Einwohnern Leningrads. Zur gleichen Zeit wurden Hunderte von Deportierten verhaftet und neue Geheimverfahren in den Gefängnissen eröffnet. In der Parteispitze kamen dunkle Affären ans Licht, über die nichts bekannt gegeben wurde, so die Affäre Enukidze. Awelisch Enukidze, den ich in diesen Erinnerungen mehrmals erwähnt habe, war ein alter Bolschewik aus dem Kaukasus, ein Jugendgefährte Stalins, Georgier wie er und Sekretär der Zentralexekutive der Sowjets seit der Gründung der Sowjetunion. In diesen hohen Ämtern bewies er Takt und so viel Liberalismus und Großmut, wie die Zeiten erlaubten. Seine Rechtschaffenheit wurde offensichtlich ein Hindernis für die großen politischen Abrechnungen, die sich anbahnten. Von seinen Ämtern entbunden und auf einen subalternen Posten abgeschoben, verschwand Enukidze allmählich, um dann 1937 ohne Geständnis und ohne Prozess erschossen zu werden. Über das Attentat Nikolajews sind nacheinander zahlreiche Versionen veröffentlicht worden, die von Unwahrscheinlichkeiten strotzen, aber die Originaldokumente, die Aussagen des Terroristen und die Untersuchungsakten blieben geheim. Es ist fast sicher, dass es die persönliche Tat eines aufgebrachten Jungkommunisten war. Dass die trotzkistische Linksopposition, die in diesem Augenblick in Leningrad vielleicht nur durch Alexandra Bronstein vertreten war, diesem Attentat völlig fernstand, duldet für mich keinen Zweifel, da ich ihre Mitglieder, ihre Ideen, ihre Lage genau kannte. Wir betrachteten uns immer noch als die Partei der sowjetischen Reform, und das bedeutete, dass die Reform die Gewalt ausschloss. Von den Leuten der Sinowjew-Richtung und denen der Rechtsopposition wusste ich nur zu gut, dass sie höchst vorsichtig und geradezu tragisch ergeben waren. Ich konnte sie keinen Augenblick lang verdächtigen. Das Attentat war spontan, aber es stellte vor dem Politbüro die furchtbare Frage nach der Verantwortlichkeit für die schwarzen Jahre und nach den Ersatzmannschaften für die Besetzung der Macht, die von den unaufhörlich verhöhnten Verfolgten gebildet wurden und die bei der aufgeklärten Bevölkerung beliebter waren als die Regierenden. »Bedenken Sie doch«, sagte mir ein Funktionär mit Entsetzen, »einer der Parteiführer ist mit Vorbedacht von einem jungen Parteimitglied erschossen worden, das keiner oppositionellen Richtung angehört.« Während des ganzen Jahres 1935 wurde das Politbüro insgeheim von gegensätzlichen Anwandlungen der Normalisierung und des Terrors geplagt. Die Normalisierung schien die Oberhand zu gewinnen. Die Hinrichtungen, Einkerkerungen, Deportationen erregten die Massen seit langem nicht mehr. Dagegen hellten sich bei der Aufhebung der Brotkarten alle Gesichter auf. Um so ein bisschen Wohlergehen zu gelangen, würde dieses Land über Leichen gehen. Ich sagte mir, wenn Stalin die Reallöhne ein wenig erhöhte, den Bauern erlaubte, in den Kolchosen aufzuatmen, wenn er die Konzentrationslager auflöste und diejenigen seiner politischen Gegner geräuschvoll amnestierte, die nur noch kranke Menschen waren oder nur noch den Wunsch hatten, sich ihm anzuschließen, ohne ihre Würde zu opfern, so konnte er sofort eine unzerstörbare Beliebtheit erreichen. Ich nahm an, dass er diesen Weg mit der neuen sowjetischen Verfassung einschlagen werde, an deren Entwurf Bucharin arbeitete. In der Tat verfloss das Jahr für das, was von unserer deportierten Familie übrig geblieben war, in trügerischer Stille. Eine Menge kommunistischer Deportierter traf ein, die sich alle nach wie vor zur Generallinie bekannten. Von einigen Ausnahmen abgesehen, verkehrten wir nicht mit ihnen. Ich überspringe hier eine Stelle in der Autobiografie »Erinnerungen eines Revolutionärs« von Viktor Serge, Serge gelingt die Ausreise nach Frankreich. Er ist dort zunächst hoffnungsvoll angesichts der Volksfrontpolitik in Frankreich und auch hoffnungsvoll angesichts der Entwicklung der Bewegung in Spanien. Die Realität holt ihn dann mit dem Beginn des ersten der Moskauer Prozesse ein. Entscheidend ist bei seinen Betrachtungen, Victor Serge sieht eine enge Verknüpfung zwischen den Moskauer Prozessen einerseits und dem spanischen Bürgerkrieg auf der anderen Seite, dessen Beginn sich ebenfalls im August zum 80. Mal gejährt hat. Und plötzlich wurde die Euphorie durch zwei geschichtlich zusammenhängende Ereignisse unterbrochen. Am 18. Juli 1936 brach der Militäraufstand in Spanien aus, den mein Genosse Joaquin Morin auf der Tribüne der Cort so klar angekündigt hatte. In der Sowjetunion fanden währenddessen Verhaftungen bekannter kommunistischer Funktionäre statt, die veröffentlicht wurden. Trotzki schickte mir im Ausschnitt eine infame Meldung der Pravda, in der verkündet wurde, dass die Ungeheuer die Feinde des Volkes mit fester Hand vernichtet werden. Ich fürchte, schrieb mir der Alte, dass dies das Vorspiel zu einem Massaker ist. Seit langen Monaten, vielleicht seit Jahren, erhielt er aus Russland keine direkten Nachrichten mehr und die, die ich ihm geben konnte, wühlten ihn auf. Ich begann, um alle zu zittern, die ich dort zurückgelassen hatte. Und am 14. August kam, ein Donnerschlag, die Ankündigung des Prozesses der 16, der dann am 25. nach 11 Tagen mit der Hinrichtung Sinowjews, Kamenevs, Iwan Smirnovs und aller ihrer Mitangeklagten abgeschlossen wurde. Ich verstand und schrieb es sofort, dass dies der Anfang zur Ausrottung der ganzen alten revolutionären Generation sei. Unmöglich, diese Männer zu ermorden und die anderen am Leben zu lassen, ihre Brüder, ohnmächtige Zeugen, aber Zeugen, die alles von Grund auf begriffen. Wozu dieses Massaker, fragte ich mich in der Revolution Proletarienne, und ich sah keine andere Erklärung als den Willen, am Vorabend eines Krieges, den man als unabwendbar betrachtete, die eventuelle Ersatzmannschaft zu beseitigen, die an die Stelle der Regierung hätte treten können. Stalin, dessen bin ich sicher, hatte den Prozess, genau genommen nicht mit Vorbedacht herbeigeführt, aber er sah im spanischen Bürgerkrieg den Anfang des europäischen Krieges. Ich habe das Gefühl, dass ich der lebendige Beweis dafür bin, dass der erste Prozess nicht vorher geplant war und auch dafür, dass die Anklage in allen Prozessen geradezu irrsinnig falsch war. Ich hatte die UdSSR Mitte April verlassen, also in einem Augenblick, wo fast alle Angeklagten schon im Gefängnis saßen. Ich hatte mit Sinowjew und Trotzki zusammengearbeitet, an die 10 von denen, die nachher erschossen wurden, kannte ich gut. Ich war einer der Führer der Linksopposition in Leningrad, einer ihrer Sprecher im Ausland und ich hatte niemals abgeschworen. Hätte man mir erlaubt, Russland zu verlassen, mit meiner Feder, mit meiner festen Überzeugung als unwiderlegbar wohlunterrichteter Zeuge, wenn der Vernichtungsprozess schon bevorstand? Andererseits ist während des Prozesses keine sinnlose Anklage gegen mich ausgesprochen worden und das genügt als Beweis dafür, dass man Lügen nur über die verbreitete, die keine Mittel hatten, sich zu verteidigen. Mit Trotzki war es anders. Er war das überragende Haupt, das um jeden Preis abgeschlagen werden musste. Wir gründeten in Paris ein Komitee zur Untersuchung der Moskauer Prozesse und zur Verteidigung der Meinungsfreiheit in der Revolution. Mitglieder waren der surrealistische Dichter André Breton, der Pazifist Félicien Chalet, der Dichter Marcel Martin, Sozialisten wie Magdeleine Paz und André Philippe, Schriftsteller wie Henri Pollel und Jean Galtier-Boissière. Aktive Arbeiter wie Pierre Monat, Alfred Rosmer, Linkspublizisten wie Georges Pioch, Maurice Vulon, Emery, die Historiker Georges Michon und Dommanger. Ich setzte diesen umständlichen Titel mit der Begründung durch, dass wir vom Sommer 1936 an im Schoße der spanischen Revolution auch Menschen zu verteidigen haben würden, deren sich der russische Totalitarismus in Madrid und Barcelona mit allen Mitteln des Schwindels und des Mordes zu entledigen suchen würde. Wir versammelten uns in den hinteren Sälen von Cafés an der Place de la République, später am Odeon. Wir hatten kein Geld und die Presse der Volksfront war uns verschlossen. Der Populär brachte über die Prozesse nur aufs Äußerste gekürzte Berichte und veröffentlichte niemals unsere Dokumente. Es war wirklich für lange Jahre der Kampf einer Handvoll von Gewissen gegen die totale Erstickung der Wahrheit angesichts von Verbrechen, die Russland enthaupteten und bald auch zur Niederlage der Spanischen Republik führten. Wir hatten oft den Eindruck, Rufer in der Wüste zu sein. Es ermutigte uns, dass in den Vereinigten Staaten die Kommission John Dewey, Suzanne La Follette, Otto Rühle mit dem gleichen Ziel wie unser Komitee eingesetzt wurde. Und während ich dies schreibe, erfahre ich, dass einer der großen Idealisten, die in dieser Kommission mitarbeiteten, der alte italienische Anarchist Carlo Tresca, in New York unter geheimnisvollen Umständen ermordet worden ist. Die Ungeheuerlichkeit der schamlosesten Fälschung, die man sich vorstellen kann, wurde vor unseren Augen durch fast völlig geknebelte Zeugen offenbar. Ich las in der Pravda die durchweg verstümmelten Prozessberichte. Ich stellte in ihnen zu Hunderten Unwahrscheinlichkeiten, Widersinn, grobe Verdrehungen von Tatsachen, schlechthin unsinnige Behauptungen fest. Aber dieser Wahnsinn war auch eine Sintflut. Kaum hatte ich einen Schwall von offenkundigem Schwindel entlarvt, da schwemmte schon eine neue Flut die nutzlose Arbeit von gestern mit sich fort. Das trat über die Ufer, ohne dass man imstande gewesen wäre, einen festen Punkt zu fixieren. Der Intelligence Service vermischte sich mit der Gestapo, Eisenbahnunfälle wurden zu politischen Verbrechen, Japan erschien auf der Bühne, die große Hungersnot infolge der Kollektivierung war von den Trotzkisten organisiert worden, die zu jener Zeit alle im Gefängnis waren. Eine Menge von Angeklagten, deren Prozess wir erwarteten, verschwanden für immer in der Finsternis, Hinrichtungen ohne irgendeine Art von Prozess folgten zu Tausenden aufeinander. Und in allen zivilisierten Ländern fanden sich kundige und fortschrittliche Juristen, die diese Verfahren als ordentlich und überzeugend würdigten. Es war ein kläglicher Zusammenbruch des modernen Gewissens. Die französische Liga für Menschenrechte, die seit der Dreyfus-Affäre hoch geachtet wurde, fand einen solchen Juristen in ihrer Mitte. Das Komitee der Liga zerfiel in eine jeder Untersuchung feindliche Mehrheit und eine angeekelte Minderheit. Und die Minderheit ging. Das allgemeine Argument war, Russland ist unser Verbündeter. Das war töricht. Ein Bündnis zwischen Staaten, das zur politischen und moralischen Unterwerfung wird, grenzt an Selbstmord. Aber es war ein starkes Argument. Ich veröffentlichte ohne Mittel und Unterstützung unwiderlegliche Analysen der drei großen Schwindelprozesse. Die Ereignisse haben jede Zeile davon bestätigt, bis zu solchen Details wie diesem. Ich kündigte an, dass Radek, der zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt war, nicht mehr lange leben werde. Er wurde im Gefängnis ermordet. 100 Seiten wären nötig, um dieses Thema hier zu behandeln. Ich kann nur die Grundlinien nachziehen. Da ich die Menschen und Russland kenne, muss ich wiederholen, dass die alten Bolschewiken von einem solchen Parteifanatismus, einem solchen sowjetischen Patriotismus durchdrungen waren, dass sie dadurch fähig wurden, die schlimmsten Qualen hinzunehmen, dass sie eben dadurch aber auch unfähig eines Verrats waren. Ihre Geständnisse selbst beweisen ihre Unschuld. Der totalitäre Staat beruht auf einem so vollkommenen System der Überwachung und der inneren Spionage, dass jede Verschwörung unmöglich war. Aber die alte Partei insgesamt verfluchte das Regime und den Chef, sie lebte in der Erwartung der Katastrophen, die dann auch eingetreten sind, und das drückte sich in vielen vertraulichen Gesprächen und in der allgemeinen oppositionellen Einstellung gegen den Chef aus, ungeachtet der Unterwerfungs- und Anbetungsakte, die er ohne Unterlass erzwang. Die große Mehrheit der Bolschewiken hat sich übrigens im Dunkeln erschießen lassen, ohne das abscheuliche Spiel der politischen Gefälligkeitsgeständnisse mitzuspielen. Einige haben noch bis an den Rand des Grabes ihr Gewissen unterdrückt, um der Partei zu dienen. Von einer oder zwei Ausnahmen abgesehen waren alle jene, die sich als Trotzkisten erklärten, keine Trotzkisten, sind es nie gewesen, ja sie standen sogar in schärfstem Gegensatz zu Trotzki, ihre Polemiken gegen ihn hatten Jahre gedauert. Wenn es an manchen Orten Fäden einer Verschwörung gegeben hat, so sind sie von der GPU selbst angezettelt worden, die sich dieses Provokationsverfahrens bediente, um die letzten Weißen, Monarchisten, um die Menschewiken des Kaukasus und endlich, wie ich es geschildert habe, um die Organisation der Opposition zu liquidieren. Wenn Diplomaten, Ingenieure, Offiziere, Journalisten, Geheimagenten Kontakte mit dem Ausland gehabt haben, so ist das immer nach den Anweisungen und unter der Kontrolle aller Instanzen geschehen. Später hat man es ihnen als Verbrechen angerechnet. Ich kenne selbst mehrere Fälle dieser Art. Der Massenmord stand unter dem Gesetz einer grausamen Logik. Die Macht wollte am Vorabend des Krieges die Ersatzmannschaften beseitigen und die Sündenböcke bestrafen, um Schuldige für die Hungersnot, für die Desorganisation der Transporte, für die Not zu finden, für die sie selbst verantwortlich war. Waren aber erst einmal die ersten Bolschewiken ermordet, so musste man natürlich auch alle anderen ermorden, weil sie zu Zeugen geworden waren, die nicht verzeihen konnten. Außerdem mussten nach den ersten Prozessen jene beseitigt werden, die sie eingeleitet hatten und die Hintergründe kannten, damit die konstruierte Legende glaubhaft wurde. Der Mechanismus der Ausrottung war so einfach, dass man vorsehen konnte, welchen Weg er gehen würde. Ich kündigte Monate vorher das Ende Rykows, Bucharins, Krestinskis, Smilgas, Rakowskis, Bubnows an. Als Antonov Ovsejenko, der Revolutionär, der 1917 das Winterpalais gestürmt hatte, der Elende, der soeben in Barcelona meinen Freund André Nin und den Anarchisten-Philosophen Camilo Berneri hatte ermorden lassen, von seinem Posten in Spanien abberufen wurde, um das Amt des Volkskommissars für Justiz zu übernehmen, das leer stand, nachdem Krylenko im Dunkeln verschwunden war, sagte ich voraus, dass er verloren sei. Er war es. Als Jagoda, der Chef der GPU und Organisator des Sinowjew-Prozesses, zum Volkskommissar für Post- und Telegrammverkehr ernannt wurde, kündigte ich an, dass er verloren sei. Er war es. Vorhersehen nützte gar nichts. Die entsetzliche Maschine funktionierte weiter, die Intellektuellen und die Politiker wandten sich von uns ab, die Meinung der Linken war stumm und blind. Ein kommunistischer Arbeiter rief mir in einer Versammlung zu: »Verräter! Faschist! Sie werden die UdSSR nicht hindern, das Vaterland der Unterdrückten zu bleiben!« Ich sprach überall, wo ich konnte, in den sozialistischen Sektionen, in Gewerkschaftsversammlungen, in der Liga für Menschenrechte, in Freimaurerlogen, an den Abend der Esprit-Gruppe. Ich konnte leicht überzeugen, ich stieß nie auf Widerspruch, aber oft auf Beleidigungen und Drohungen. Beamte der Pariser Polizei rieten mir, die Wohnung zu wechseln. Mangels Geld tat ich es nicht. Überall fragten mich wohlmeinende Menschen verwirrt bis auf den Grund ihrer Seele: »Aber erklären Sie uns doch das Geheimnis dieser Geständnisse!« Und wenn ich ihnen die dreifache russische Erklärung gab, die Auswahl der Angeklagten, deren Ergebenheit für die Partei, den Terror, so schüttelten sie die Köpfe und beriefen sich auf das individuelle Gewissen, das... Sie konnten nicht verstehen, dass Revolution und totalitäre Regime ein anderes individuelles Gewissen formen und dass wir im Zeitalter des Umsturzes des menschlichen Gewissens leben. Manchmal rief ich selbst ihnen erbittert zu: »Erklären Sie mir doch das Gewissen der großen Intellektuellen und der westlichen Parteiführer, die das alles schlucken, Blut, Absurdität, Führerkult, ein demokratisches Grundgesetz, dessen Verfasser man sofort erschießt.« Romain Rolland hatte sich kürzlich auf meine Veranlassung verpflichtet, einzugreifen, wenn die Todesstrafe zu befürchten sei. Ich schrieb ihm: »Heute beginnt in Moskau ein Prozess. Schluss mit dem Blut über diese arme, massakrierte Revolution. Sie sind der Einzige, der in der UdSSR eine moralische Autorität besitzt, die es ihnen erlaubt einzuschreiten, die sie zwingt einzuschreiten.« Romain Rolland schwieg. Es folgten 13 Hinrichtungen. Soweit ein Auszug aus der Autobiografie von Viktor Serge, Erinnerungen eines Revolutionärs von 1901 bis 1931. Das ist der Titel dieser Autobiografie. Ein sehr lesenswertes und spannendes Buch, jedem zu empfehlen, der sich für die Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert interessiert. Viktor Serge hat außerdem einen längeren Aufsatz über die Moskauer Prozesse geschrieben. Die 16 Erschossenen ist der Titel dieses Aufsatzes. Hier schildert und begründet Serge noch einmal ausführlich seine Analyse der Moskauer Prozesse, die er im eben gelesenen Ausschnitt seiner Autobiografie nur skizzenartig dargelegt hat. Der Aufsatz »Die 16 Erschossenen« ist leicht im Internet zu finden oder günstig antiquarisch zu erwerben. Es gab ziemlich gute Gründe für jede Gewaltanwendung nach der Revolution von 1917. Wir sind nun hier in der Sowjetunion vor knapp 100 Jahren. Denn es gab eine unterstützte Konterrevolution. Die wurde unterstützt von Truppen aus 20 Staaten. Und diese Konterrevolution zu beseitigen, da schien jede Repression willkommen oder zumindest es würde jede Repression gerechtfertigt damit, um eben das ruinierte Land zu stabilisieren und da eben auch jegliche Opposition zu verbieten. Die meisten Revolutionäre hatten den Willen, zur Rätedemokratie zurückzukehren, doch waren die Mechanismen der Repression so etabliert, dass es kaum noch Widerstand gegen den sich bald festigenden Stalinismus, dem dann die meisten von ihnen auch selbst zum Opfer fielen. Warum erzähle ich das an dieser Stelle? Nun, es ist 80 Jahre her, da begann in der Sowjetunion der große Terror. Auf Initiative Stalins richtete das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ein Schreiben an alle Parteikomitees und in diesem Schreiben wurde vor terroristischen Aktivitäten gewarnt, terroristischen Aktivitäten des konterrevolutionären Blocks. Der Brief läutete die Phase des sogenannten großen Terrors ein und dieser Brief erschien am 29.07.1936, auf den Tag genau vor 80 Jahren. Diesem großen Terror fielen fast alle Eliten zum Opfer. Ethnische Minderheiten, vor allem Juden, waren unter den Opfern. Zwischen 1936 und 1938 wurden 1,5 Millionen Menschen verhaftet, 700.000 von ihnen erschossen. Knapp 100 der 139 gewählten Mitglieder des Zentralkomitees wurden hingerichtet. Die Stalinisierung erreichte ihren Höhepunkt. Ja, die 30er Jahre waren in der UdSSR geprägt vom stalinistischen Terror. Musik von Dmitri Schostakowitsch haben wir hier gehört. Der passte sich an und fällte sein Urteil eher über Stalin musikalisch. Dmitri Schostakowitsch wurde 1906 in Petersburg geboren. Er war begeistert vom Elan der Revolution. Er wollte eine neue Welt entstehen sehen und genau dabei sein. Davon zeugen dann die ersten Sinfonien, die er geschrieben hat, die ersten Filmmusiken. Doch dann kam der 28. Januar 1936. Da erschien ein Artikel über eine Oper von ihm. Chaos statt Musik war die Überschrift und darin war Folgendes zu lesen. Diese Musik ist geschaffen worden, um die Oper zu verneinen. Das ist die Übernahme der abstoßendsten Eigenschaften des Meyer-Holdismus in den Bereich der Oper und damit der Musik ein linkes Chaos. Die Kraft der Musik wurde zugunsten kleinbürgerlicher und unfruchtbarer formalistischer Versuche und prätentiöser Bemühungen um Originalität mithilfe billigster Mittel verschleudert. Dieses Spiel kann aber böse enden. Stalin hatte im Dezember 1935 eine Vorstellung in Moskau im Bolschoi-Theater besucht, eine Vorstellung von Werken Schostakowitschs. Er verließ sie wortlos und vorzeitig. 4 Wochen später erschien dann der Artikel, von dem wir eben hier schon zitiert haben, und es entfesselte eine politische Kampagne, in der es nicht um Musik ging, sondern um die Macht im Staat. Die Künstler waren aufgefordert, Stalin zuzustimmen. Doch einige widersetzten sich, darunter Meyerhold, Pasternak und Gorki. Letzterer, Maxim Gorki, schrieb an Stalin: Sie haben in Ihren Reden, aber auch in Artikeln in der Prada im vergangenen Jahr nicht nur einmal über die Notwendigkeit einer feinfühligen Beziehung zum Menschen gesprochen. Im Westen hat man das gehört und das hat die Sympathien erhöht und erweitert. Doch das hat die Geschichte mit Schostakowitsch verspielt. Der Artikel in der Prada traf ihn wie ein Ziegel auf den Kopf. Der Junge ist vollkommen niedergeschlagen. Es versteht sich von selbst, dass ich, wenn ich von einem Ziegel rede, nicht die Kritik meine, sondern den Ton der Kritik. Aber auch die Kritik selbst ist nicht überzeugend. Blödsinn. Doch warum? Worin und wie drückt sich dieser Blödsinn aus? Hier müssen die Kritiker eine technische Beurteilung der Musik Schostakowitschs geben. Doch das, was der Prada-Artikel gab, erlaubt hunderten unbegabten Leuten, Stümpern, gegen Schostakowitsch zu hetzen. Und das machen sie. Ja, soweit Maxim Gorki in einem Brief an Stalin. Und er berührte damit indirekt eine Staatsaffäre, die 2 Jahre zuvor, 1934, stattgefunden hat. Die sogenannte Kirow-Affäre. 1934 wollte das Politbüro den selbstherrlichen Stalin entmachten und ihn durch einen Leningrader Parteisekretär ersetzen, Kirow. Man schickte einen geheimen Boten, um sich dessen Einverständnis zu holen, Maxim Peschkow. Das war der Sohn von Maxim Gorki. Kirow jedoch unterrichtete Stalin und damit setzte sich ein teuflisches Spiel in Gang. Die nächsten Opfer waren 1934 Gorkis Sohn und Kirow selbst. Stalin schob die Morde anderen Parteibüro-Mitgliedern in die Schuhe, Kamenev und Sinowjew. In der Zeitung Pravda wurden Briefe gedruckt von empörten Werktätigen, die Todesurteile für die trotzkistischen Verräter forderten. Damit kam der große Terror in Gang, der sich zum 80. Mal jährt. Und genau hier kommt nun Schostakowitsch ins Spiel. Auch er stand auf der Liste von Stalin und all das wusste Maxim Gorki. Er kannte den Plan, Stalin zu entmachten. Er wusste von der Geheimmission seines Sohnes und von einer fingierten trotzkistischen Verschwörung. Und das waren die Voraussetzungen, in denen er dem eben zitierten Brief schrieb. Gorki selbst wurde während eines Krankenhausaufenthaltes im Juni 1936 vergiftet. Einen Monat später wurden Kamenev und Sinowjew zum Tode verurteilt und erschossen. Auch Schostakowitsch geriet ins Räderwerk. Er wurde verhört, man kündigte Schostakowitsch Verhaftung und Prozesse an. Nur ein Zufall rettete ihn, denn als er am nächsten Tage erneut im Hauptquartier des Geheimdienstes auftauchte, da fanden die Wachen in den Listen weder seinen Namen noch die seines Ermittlers. Der Ermittler existierte einfach nicht mehr, man hatte ihn selbst verhaftet und wahrscheinlich selbst schon erschossen. Schostakowitsch wurde daraufhin weggeschickt. Das Protokoll seines ersten Verhörs kam nie in die Prozessakten und Schostakowitsch wurde damit nie ein Prozess gemacht. Schostakowitsch begann, Stalin in der Musik zu kritisieren. Ein Beispiel von vielen zu nehmen. Die 5. Sinfonie von Schostakowitsch beinhaltet eine Trauermusik. Darunter notierte Schostakowitsch ein Datum, 15. Juni 1937. An diesem Tag standen in der Pravda einmal mehr Nachrichten von Erschießungen während des großen Terrors. Schostakowitsch bezog sich direkt auf sie. Dann war Schostakowitsch immer noch am Leben und auf dem Gipfel seines Ruhmes. Da kam eine erneute Katastrophe, die sogenannte Formalismusdebatte, die dazu führte, dass Schostakowitsch seine Werke nicht mehr aufführen konnte. Die neuesten Manuskripte blieben in der Schublade, darunter ein Klavierliederzyklus aus jüdischer Volkspoesie. Erst nach Stalins Tod kam dieser ans Licht. Als Stalin starb 1953, da begrüßte kein Jubel den Tod des Diktators, sondern Verwirrung, Trauer, Ratlosigkeit. In den Rängen der Macht, der Parteiführung tobten Kämpfe. Ilja Ehrenburg schrieb seinen Roman Tauwetter und auch Schostakowitsch brach sein Schweigen. Innerhalb weniger Monate komponierte er seine 10. Sinfonie. Sie war eine neu aufgerollte Tragödie der Vergangenheit. Stalin erscheint darin als blutiger Narr, den die Nachwelt ins Nichts verdammt. Das ist, wenn man so will, Schostakowitschs Nachlass. Die knallenden Gewehrschüsse nannte er die Fratze Stalins. vor 80 Jahren begannen die Moskauer Prozesse. 1,5 Millionen Menschen wurden in der Sowjetunion verhaftet, 700.000 von ihnen erschossen. Ein Großteil der gewählten Mitglieder des Zentralkomitees in der Sowjetunion wurden hingerichtet. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Anlässlich der 80. Jährung der Moskauer Prozesse hat sich diese Ausgabe auseinandergesetzt mit den Moskauer Schauprozessen, mit den stalinischen Säuberungen und mit dem stalinistischen Terror. Ihr habt unter anderem gehört einige Auszüge aus der Autobiografie von Viktor Serge. Ich verabschiede mich dann soweit aus dieser Sendung. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Radio Korax an jedem dritten Sonntag ab 21.30 Uhr. Beim FSK und bei Radio Lotte sind die Sendetermine den jeweiligen Programmheften bzw. der Homepage zu entnehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.